Homunculus in Ragnarok Online. Painkiller einer Schadenbiene. Painkiller einer Schadenbiene. Schadenbiene vor Painkiller einer Schadenbiene. Painkiller einer Schadenbiene. Ich hab ihn gefickt, Bro. Ich hab ihn gefickt. Eine Biene, die versucht dich zu schützen. Binne Amazon Dungeon, komm schön auf die Biene, stich zu. Ich hab ihn gefickt, Bro. Nimm mich, ich bin eine Biene, ich begleite dich auf deinem Weg. Und durch meine Skill bekommst du nur einer Schade. Ich bin eine BM. Painkiller einer Schadenbiene. Oi. Painkiller einer Schadenbiene. Ich hab ihn gefickt. Painkiller einer Schadenbiene. Oi. Painkiller einer Schadenbiene. Ich hab ihn gefickt, Bro.